Hallo und herzlich willkommen zu diesem Eintrag von den Legenden-ZA-Tagebüchern. Es ist, vollende du den Satz. Einiges passiert. Ja, sehr gut. Traumatisiert. Es ist einiges Traumatisierendes passiert, denn wir haben das Spiel durchgespielt. Natürlich wird es sicherlich auch noch ein Postgame geben. Bei Legenden Arceus war es ja so, dass nach den Credits noch vieles offen blieb und man dann eine weitere Hauptmission noch weitergespielt hat und dann am Ende der wirkliche Endboss Volo am Start war mit Giratina und sich das noch weiter aufgeklärt hat und so weiter. Durchgespielt in Anführungszeichen, wir haben die Credits gesehen und danach noch ein bisschen Cutscenes geklickt und stehen jetzt quasi... Spoilerfrei könnte man das jetzt sagen, wir stehen vor dem Wildsektor 20, genau. Ich würde sagen, gehen wir mal der Reihe nach durch. Packendes Finale, fesselndes Finale. Ich weiß nicht, ob wir das alles vernünftig gebändigt bekommen. Backen wir erstmal kleine Brötchen und besuchen den Imbissstand unseres Vertrauens. Unsere letzte Situation, aus der wir herauskommen, war ja, dass wir Café Flordelis verlassen haben und uns dann nach Austausch über den Verbleib von Floette und so weiter, dass wir uns dann auf den Weg machen zu diesem, oh Gott, warte mal, ich muss es wieder ranholen, unsere Google-Hilfe, googly, und dann zum Restaurant Nouveau gegangen sind. Dort haben wir dann den, wie hieß er, irgendwas mit G war das. Grizz, haben wir dann herausgefordert in einem Kampf. Er hatte einen Mega-Glurak X. Genau, ich immer noch traumatisiert. Von was traumatisiert? Dazu kommen wir dann noch. Aber ja. Es ist schwierig für mich. Es ist wirklich schwierig für mich. Aber genau, also vorher gab es noch so ein bisschen Geplänkel mit ihm. Ne, er ist ja immer so, dass er mit Team Flair so in Verbindung steht und dass er eben auch diesen Traum von der idealen Welt verwirklichen will. Der Kampf war okay. Also ich bin da ganz gut durchgekommen. Genau, er hatte Mega Glurak X, das Schwarze, ne? Ja. Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass er vielleicht, ich weiß nicht, von was das hätte abhängig gemacht werden können, aber in deiner Vision zum Beispiel das Y hat, keine Ahnung, so konsolenabhängig vielleicht hätten sie es machen können oder ja, weiß ich nicht. Aber er hatte halt in dem Fall das X. Ich finde Y ja immer noch besser, aber ist auch egal. Genau, und dann haben wir es geschafft und sind Rang A. Ja, Wahnsinn. Endlich an der Spitze. Wir haben dann noch so ein bisschen ausklingende Worte von ihm, ne, dass er darüber deprimiert ist, aber dass er irgendwie aus dem Schatten von Team Flair halt auch nicht rauskommt, eben durch die gesellschaftliche Ächtung und so weiter und dass die sich trotzdem weiter für eine schönere Welt einsetzen werden, laut deren eigener Definition. Ja, auf dem Dach von dem Imbisswagen steht auf einmal unser 10%-Zygarde und brüllt uns an, sozusagen. Weiß ich nicht. Ich habe das so ein bisschen gedeutet als, schön, dass du gewonnen hast und jetzt ist es bald soweit, so ungefähr. Und danach waren wir auch schon wieder im Hotel, ne? Oder war da noch was dazwischen? Ja, da gab es noch eine kleine Szene, wo wir Flordelis nochmal sehen. Flordelis kommt auch nochmal vorbei. Er rekapituliert auch nochmal über die beiden Leute, die beiden ehemaligen Mitglieder von Team Flair oder die Kinder, wie wir erfahren haben, von den beiden Mitgliedern von Team Flair. Finde ich auch eine schöne Charakterkonstellation, dass er dann nochmal drüber sinniert im Hinblick auf seine Vergangenheit und seine vergangenen Taten. So, und dann sind wir, wie du sagtest, auch in Futterlaune. Wie immer, ne? Die vier sinnieren so ein bisschen über Floette und über Floettes Entscheidung quasi, weil nicht nur wir Rang A sind, sondern eben unser Sidekick auch den Rang A sich geholt hat sozusagen und wer ja quasi mit Floette die Mega-Entwicklung auslösen wird. Und dann bekommen wir noch so eine kleine Szene mit AZ und Floette, das gerade Schmerzen hat und die wohl vom Turm ausgelöst werden. Auch AZ scheint es nicht so gut zu gehen. Der hustet, vielleicht war das, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Aufnahme erwähnt, bei seinen Erzählungen oben. Oder ich weiß nicht, ob es in der vorletzten war. Jedenfalls hatte er ja so auf den Illumina City-Turm da geguckt, dass er da vielleicht nicht geweint hat, wie es aussah, weil man hat es ja nur so von hinten gesehen und man hört ja nichts, sondern dass er da halt auch schon gehustet hat. keine Ahnung, aber ja, es scheint ihm halt nicht so gut zu gehen. Und dann passiert was in der Nacht. Es rumpelt und poltert. Wie ich mir schon gedacht habe, hatten wir das letzte Mal erwähnt, als Ravan im Hotel war, da dachte ich schon, das wird jetzt auch rumpeln und poltern über Nacht. War ja zum Glück nicht so, aber dieses Mal ist es so passiert. Ja, ich dachte tatsächlich, also immer noch dachte ich daran, dass das was mit Ravan zu tun hat, dass er da irgendwas platziert hat, irgendwas in dem Hotelzimmer versteckt hat, was denn da irgendwie nun sich bemerkbar macht, aber dem war nicht so. Es geht tatsächlich von dem Turm aus, ne? Der Prismaturm von Illumina City, der leuchtet, ähnlich wie es halt auch schon zuvor passierte, in dieser einen Cutscene, die wir da am Anfang gesehen hatten, wo AZ, wo Jette, wo Vincent am Start waren. Wir haben nochmal eine Szene, wo wir dann gemeinsam begutachten aus der Ferne und das nochmal rekapitulieren. AZ schickt uns dann los. Er selbst ist nicht in der Lage, die Situation auch physisch vor Ort anzugehen. Ne? Also auch nochmal weiter unterstreichend sein scheinbares ansteigendes Gebrechen. Ja, wir nehmen dann quasi den Weg auf uns gemeinsam mit seinem Fluet. Genau, der Turmangel gerät außer Kontrolle und er erzählt uns jetzt, dass aus diesem ganzen, also Floet und dem Turm, dass es zu Ange Floet werden muss, wo ich erstmal so dachte, okay, also das war jetzt eigentlich nur so ein Scherz, was ich in der vorletzten Folge gesagt habe, dass wir da irgendwie wahrscheinlich gegen den Turm noch kämpfen, aber scheinbar meint das Spiel das ernst. Also diese ganze Situation war irgendwie auch sehr bedrückend für mich. Wir sehen nachher noch, dass nochmal so ein kleines Zygarde-Zelle doch da zu uns schleicht und irgendwie sich an uns ranheftet. Mal wieder wahrscheinlich in die Tasche springend, wie zuvor ja auch im Zug. Zum Beispiel, genau. Und dann geht es halt auch schon auf zum Turm. Da liegt diese ganze Fassade, also dieses ganze Baugerüst liegt so um den Turm herum in Trümmern. Das heißt, es ist theoretisch auch erstmal gar kein Rankommen an den Turm. Vincent wartet dort auf uns. Der hat uns daher bestellt, um ja dann halt auch quasi einen Plan zu machen, wer jetzt wie was macht und übernimmt. Jetzt geht es aber erstmal darum, dass wir nochmal gegen unseren Rivalen, gegen unseren Sidekick kämpfen müssen, um das auszufechten, wer halt mit Floet da in den Turm reingeht. Im Prinzip war dieser ganze Kampf sinnlos, weil unser Rivale oder halt unser Sidekick geht mit Floet da rein, auch wenn wir gewonnen haben. Aber auch okay, dachte ich mir so. Wobei der natürlich leichteres Spiel hatte, so im Nachhinein als wir. Ja, generell fand ich diese ganze Situation auch unfassbar weird. Wir haben da wirklich eine Eskalationssituation um den Turm und uns fällt erstmal nichts anderes ein als was? Na, natürlich kämpfen. Kämpfen. Selbst in der allergrößten, ne, selbst wenn die Atombombe direkt vor unseren Füßen liegt und droht zu explodieren und implodieren und gleichzeitig, nein, wir müssen erstmal kämpfen und ausfechten, wer was macht. Ja, finde ich irgendwie schwierig. Aber die Entscheidung, die im Nachhinein gefällt wird, ist im Prinzip ja ganz, also macht schon Sinn, weil es ja darum geht, dass wir mit dem legendären Pokémon Zygarde ja so eine Verbindung haben und wir eben deswegen mit Zygarde zusammenarbeiten und quasi das Ganze von außen sozusagen regeln. Genau, dann kommt noch ein kleiner Anruf von AZ. Er sagt, dass es ihm leid tut, dass er eben in so einer entscheidenden Stunde nicht dabei sein kann. Er sagt auch nochmal, dass es ihm halt körperlich nicht gut geht. Also die Jahrtausende auf der Erde haben ihren Tribut von meinem Körper gefordert. So, ja, wir sollen die Region schützen und eben das vollbringen, wozu er nicht in der Lage ist oder war. Finde ich interessant, weil wir hatten ja auch schon vorher erfahren, dass das Hotel Z heißt, weil es seine letzte Ruhestätte sein soll, weil es sein letztes Refugium, so hat er es gesagt, sein soll. Das ist ja eine Theorie, die ich schon eine Weile habe, dass seitdem AZ mit Floet wieder vereint ist, dass da seine Sterblichkeit wieder angefangen hat, dass er seine Gebrechlichkeit wieder angefangen hat. Genau, und zwar hat Floet dann ein Floetonit, hört sich auch niedlich an, in der Hand und übergibt es Alton bzw. Zita, die dann eben die Mega-Entwicklung auslösen. Sieht auch sehr interessant aus, eine riesengroße Blume, die sich quasi so um den Körper von Fluette schlingt, sag ich mal. Die Farben sind gleich geblieben, sofern ich das gesehen habe. Fluette ist, glaube ich, auch gar nicht wirklich größer geworden. Es ist nur die Blume, die sich so verändert hat, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also sowohl von der Größe als auch von der Form. Die Blume erinnert mich so ein bisschen von der Form her an die ultimative Waffe, die in Comlexia, so ein bisschen, so ein Stück weit. Dann gibt es generell, wir befinden uns in einer Szene, die sehr, sehr hochwertig gerendert aussieht. Also ähnlich wie die ersten Szenen des Spiels. Die Sidekicks, ne, also Alton oder Zita, die fliegen dann quasi mit der Macht von dem mega entwickelten Fluette. Also das Ganze wird auch sehr, sehr stark inszeniert. Ne? Fliegen mit der Macht von dem mega entwickelten Fluette hoch in den Prismaturm, quasi oben in das Zentrum, in die Steuerzentrale, die so aussieht wie ein Thron, witzigerweise. Dort nimmt Alton erstmal Platz. Da gibt es so ein kleines Podest, wo man seine Hand reinlegen kann und so weiter. Dann wird das ganze Ding aktiviert. Der Prismaturm, beziehungsweise, wie hieß es, Ange, genau, wird aktiviert. Ja, also Fluette, ich sag mal, schwebt oder fliegt dann quasi in die Spitze des Turms, also wirklich der allerhöchste Punkt. Und ich würde mal sagen, das Ganze explodiert und eskaliert dann, nämlich im Prinzip wird aus dem Turm eine riesige Pflanze, ne? Überall kommen Ranken und irgendwelche Blüten raus aus dem Turm. Oben, das sieht ein bisschen aus wie so ein Maul, beziehungsweise so eine geschlossene Blüte einfach. Die ist ja so ein bisschen gefangen von diesem Metall, von dem Turm. Und man denkt sich erstmal, oh mein Gott, was ist passiert? Gerät der Turm jetzt außer Kontrolle? Das hatten wir uns anders vorgestellt. Und hier fing es an, dass ich viele Aha-Momente hatte. Pokémon Z. Pokémon Z war ja ein geplantes Spiel, bestehend aus zwei Teilen, ZA oder ZB, keine Ahnung, je nachdem, wie es denn genannt worden wäre. Auf jeden Fall, der Z-Teil ist ja ausgeblieben. Und da gibt es ja verschiedene Spekulationen, wie das inhaltlich hätte sein können. Und es ist ja so, dass die Leute, die an dem Pokémon-Anime arbeiten, immer vorab so ein paar Informationen bekommen, die sie dann, also auch bevor das Spiel überhaupt fertig ist, ne, Informationen bekommen, aus denen sie dann die jeweiligen Folgen und Staffeln und Story-Arcs schreiben. Und eben in dieser Konstellation hat sich etwas ergeben, dass dann viele Fans immer spekuliert haben, dass das Finale von, oh Gott, die Staffelnummer bekomme ich gerade nicht hin, ich glaube, das wäre Staffel 19, 18, 19, don't know, auf jeden Fall der letzten Staffel von dem Carlos-Anime XYZ, wo es dann das große Finale in Illumina City gibt und dort tatsächlich viele verschiedene Ranken wabern, die die Stadt in ihren Bann haben. Das Ganze hat eine unfassbar düstere, unfassbar melancholische Szenerie und ich finde das interessant, weil hier wird in Legenden ZA diese Fantheorie bestätigt. Ein für alle Mal, dass tatsächlich gewisse Elemente aus dem, also ZA ist ja ein Aufgreifen des Z-Teils. Auf neue Art, moderne Art, aktualisierte Art. Pokémon Z würde nicht 5 Jahre nach X und Y spielen, sondern zur selben Zeit und so weiter und einige Dinge anders haben. Aber es ist unfassbar interessant und markant, dass wir hier eine ganz ähnliche Ästhetik haben. Dieses Fluette, was den Prismaturm befällt und das drumherum, diese Ranken, diese Pflanzen, dieses Wabern und so weiter, das entspricht fast 1:1, natürlich in ein paar anderen Nuancen, fast 1:1 dem, was in gesamt Illumina City passierte im Finale von dem XYZ-Anime. Dort natürlich, da ging es, glaube ich, um ein böses Zygarde, ein korrumpiertes von Flordelis korrumpiertes Zygarde. Ne? Aber man kann sich vorstellen, dass dieses Outlining, bösartige Ranken befallen, den Turm und die Stadt und so weiter und so fort. Und dass das hier auch wieder aufgegriffen wird, das bindet das alles innerhalb dieser Fantheorien und speist es in ein finales Produkt. Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern vom Anime, das also von der Serie. Ich weiß gar nicht, mir kommt das vor, als wenn das ein Film gewesen ist, aber es kann auch sein, dass das so zwei längere Folgen oder so waren. Ne? Zwei Teile, ja. War auf jeden Fall sehr krass und ich dachte mir so, wow, mein Gott, was passiert da und Hilfe, jetzt mach doch endlich was. Und jetzt denke ich mir auch so, oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, von diesem riesigen Turm. Und dann ist ja auch noch das Ding, dass unser Sidekick da oben ja drinne steckt. Und ich dachte mir so, ja, lebt er denn jetzt noch? Mhm. Und der ruft dann halt an und sagt dann, dass es ihm gut geht und dass Megafloat ihn beschützt. Und da habe ich mir so gedacht, okay, aber ich dachte so Mega oder Float oder eben Megafloat ist jetzt so diese fette Pflanze irgendwie. Wie kann sie oder es jetzt ihn beschützen oder sie? Also das, ja, jedenfalls kriegt er dann halt auch, oder kriegen wir von ihm halt auch nochmal gesagt oder ihr, dass der Turm halt völlig abdreht und völlig außer Kontrolle ist und er von dort oben aber ja alles sehen kann und er eben wahrscheinlich Zygarde halt sieht, weil er uns eben die Info gibt, dass Zygarde auf einem der Dächer ist und da wahrscheinlich auf uns wartet, weil es uns nochmal testen möchte, wo ich mir so denke, in der Situation müssen wir da jetzt noch 5 weitere Tests machen. Ja, und dann ist es auch ganz witzig, dass ausgerechnet dann in so einer Situation nochmal so ein alles Meeting abgehalten werden muss, ja, auf einem so runtergefallenen Stück Beton, was auch immer, was so tischig aussieht, sag ich mal. Und da wird nochmal besprochen, okay, wie gehen wir jetzt eigentlich vor? Alle Leute, die wir jetzt kennengelernt haben, auch die, die wir für nervig empfinden, tauchen als Hologramme dann bei uns auf. Ja, und dann gibt es quasi ein großes Strategie-Meeting. Vincent kommt auch noch dazu und wir machen uns einen Plan, wie wir zu Zygarde kommen. Es wird zur Illumina City von oben gezeigt, wie so ein Bild aus einem Hubschrauber oder von einem Satelliten. Die Ranken, finde ich, gehen auch schon relativ weit. Also die schlängeln sich schon um den so weiteren inneren Kreis der ganzen Stadt und man sieht so blütenartige Dinger, sag ich mal, die so im Zentrum da irgendwie rauskommen und dann geht es halt darum, einen Plan zu schmieden, okay, wie kommen wir halt zu Zygarde? Da habe ich mir dann so gedacht, okay, also einen weiteren Weg hätten sie sich nicht aussuchen können, links die Seite rum wäre viel kürzer gewesen, aber okay. Du preschst da so ein bisschen vorweg, du hast da nämlich eine markante Sache vergessen. Und zwar, bevor wir überhaupt dieses Krisenmeeting machen, treffen wir uns da mit unseren Leuten und probieren da irgendwie erstmal klarzukommen. Und eine kleine Gruppe an Megamanie entwickelten Pokémon befällt uns mit unseren Freunden. Quasi eine erste kleine Überraschung, die wir da erleben, dass wir mit der Freundesgruppe, mit dem Team MZ, eine kleine Meute an Megamanie-Pokémon befallen. Und das ist ja dann letzten Endes auch das, was uns zu unseren Kompagnons führt, beziehungsweise wo die uns dann helfen wollen. Es strömen nämlich, ne, so die Handlung, es strömen nämlich Megamanie-Energien, Mega-Energien von dem Turm nach außen und lassen die Pokémon komplett wild werden und zu Megamanie-Pokémon werden in den Megamanie-Modus. Und da brauchen wir natürlich Hilfe und deswegen hirnen wir hier halt auch eifrig, ne, wie wir diese Gesamtsituation, zum einen den Turm, zum anderen die externen Bedrohungsquellen irgendwie bändigen. Da entwerfen wir halt, wie du auch schon gesagt hast, so ein bisschen, ne, wird ja von oben gezeigt, entwerfen wir so verschiedene Posten, wo wir dann mit unseren jeweiligen Freunden, die wir auf dem Weg durch das Spiel, durch die Story des Spiels getroffen haben und kennengelernt haben, uns durchkämpfen erstmal und dann die Skills und Fähigkeiten von den jeweiligen Leuten teilweise dann nutzen, um verschiedene Hindernisse zu überwinden. Canary, die fürchterlich nervige, ne, die ist auch am Start, aber nicht alleine. Ihr Opa mit den Angestellten des Bauunternehmens und so, die bauen dann zum Beispiel eine riesengroße Konstruktion. In der Zwischenzeit, während wir mit Canary die Mega-Pokémon, die Megamanie-Pokémon hinhalten und so. Was gibt's noch? Ich will das erzählen. Es ist nämlich eine ganz witzige Sache, die mit dem Corossio-Clan passiert. Wir erreichen dann ja Ravan und kämpfen auch wieder gegen diese Mega-Pokémon. Und dann ist es halt so, dass wir an eine Stelle kommen, wo halt theoretisch links, rechts, vorne, hinten kein Weiterkommen ist, weil da ist ein riesiges Gebäude. Und die haben, also seine Mitarbeiter, seine Schergen, die Rüpel, haben halt versucht, da eine Leiter oder diese Hololifts zu installieren. Aber die wurden halt immer wieder von den wilden Pokémon zerstört. Und als ich da so angekommen bin, dachte ich mir so wie die da stehen, oh nein, die wollen doch jetzt nicht, die tun das nicht wirklich, oder? Oh mein Gott, Sie tun es. Eine menschliche Leiter. Leute, ich sag euch, dieses Gebäude ist so hoch. Und dieser dickliche, größere mit dem Lederbart und Haaren da, was ich mal gesagt hatte, der bildet den Anfang. Dann kommen diese ganzen Rüpel aus dem Clan. Ja, und ganz, ganz oben, da fehlt halt noch eine Stelle. Da fehlt ein Mann. Ja, und wer könnte diese Lücke wohl schließen und vor allem auf die ulkigste Art und Weise überhaupt? Der letzte Rest wird von Ravan quasi überwunden sozusagen. Der geht auch mit einem Gesichtsausdruck dahin. Der ist fest entschlossen, glaube ich. Mhm. Das ist auch super witzig gemacht, weil wir wirklich als Charakter dahin gehen und genauso auf A drücken, wie als wenn wir eine Leiter hochgehen. Und dann krabbelt man da die Leiter hoch und es kommen dann so kleine Sprechblasen mit so Aua, Uff und so. Und Ravan ganz oben mit seinem zornigen Gesicht. Und er sagt sowas wie, hier habe ich es heute, erklimmt die Korossio-Clan neue Höhen, wortwörtlich. Und auch wenn man da oben ankommt, der hat immer noch diesen Gesichtsausdruck. Aber dann dachte ich mir so, oh mein Gott, was passiert jetzt? Er hat halt einfach losgelassen und sich so nach hinten fallen lassen. Ich habe gedacht, oh mein Gott, jetzt stirbt er. Dachte ich auch. Ne? Aber mit dem Gefühl spielt das Spiel absichtlich. Ne? Ja, das glaube ich auch. Man kann dann auch noch mal nach unten gucken und dann stehen die da halt einfach alle aufgereiht. Also Ravan geht's gut. Ja, aber wie gesagt, ne, nach diesem Vorbild folgen dann noch einige Sachen. Das nächste zum Beispiel, also zuvor hatten wir auch noch hier die Cat Lady und die Violet und so. Da haben wir auch noch mal so eine leichte Katharsis zwischen den beiden. Also dass deren Charaktersynergie, die ja auch schon vorher so ein bisschen angespannt war, eben aufgrund der Geschichte, dass sie dann gefühlt degradiert wurde und so weiter, dass das so ein bisschen aufgelockert wird, dass die Violet eben auch nicht als Hologramm dort erscheint, also zunächst als Hologramm, aber dann als echte Person. Also das wird auch nochmal aufgegriffen. Und zuvor, bevor wir überhaupt losgehen, wird thematisiert, dass ne, diese Freundesgruppe, also sowieso Team MZ, aber halt auch die Freunde, die wir auf dem Weg getroffen haben, die sagen dann, ja, aber hier der Grizz, der ist komischerweise nicht da. Ja, wir lassen uns mal nicht über Leute reden, die nicht da sind. So, ne? Und das wird dann quasi aufgegriffen. Das war eigentlich schon, dadurch, dass es thematisiert wird, klar, dass das an so einer vergleichbaren Stelle kommt. Wir gehen dann weiter auf dem Dach des Hauses. Und da sind Megamanie-Pokémon. Und wir sind komplett alleine. Und mit diesem Gefühl wird ein Moment gespielt. Und dann, bam, kommen unsere Nachkommen der ehemaligen Team Flair-Mitglieder. Ich find's cool. Ich mag es, wenn Charaktere einen schönen Redemption-Arc bekommen. Ja, das fand ich auch sehr, sehr gut. Die retten uns dann quasi, bekämpfen mit uns noch die Pokémon, die Megamanie-Pokémon, bevor dann zu Garde erscheint. Und ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, ich habe so diese Sprechpausen hier jetzt gar nicht so mit einbezogen, aber es ist nochmal dieses, wenn wir diese Pokémon bekämpft haben, dass nochmal eine Kaffeepause gemacht wird, das ist immer richtig witzig. Vor allen Dingen wird in diesem Moment immer die Musik auch anders. Das war hier auch wieder so. Es ist so ein bisschen dieses Mindset jetzt bei ihm angekommen, dass er halt seine Vergangenheit, also dass er halt ein Kind von Mitgliedern von Team Flair ist und dieses Ausgeschlossenwerden, bla bla, kann er halt nicht ändern. Aber er kann halt, oder beide können halt beeinflussen, was sie halt als nächstes tun. Also es kommt so ein bisschen so ein, okay, ich finde mich mit der Situation ab, beziehungsweise mach das Beste draus, ne? Das fand ich ganz, ganz schön. Und ja, dann taucht auch schon Zygarde auf. Endlich, wir haben es gefunden, wir haben es erreicht. Mit dem müssen wir dann nochmal ein bisschen weiter laufen, bis wir da quasi an diesem Punkt angekommen sind, an so einem Dachteil, wo wir halt gut auf den Turm gucken können. Und ich würde fast sagen, dann geht's auch schon richtig ab, oder? Ja, dann geht's wirklich richtig ab. Wir sind quasi in Endboss-Battle-Laune und Zygarde auch, denn Zygarde sammelt jetzt mit all seiner Kraft all seine Zellen. Nein, Quatsch, vorher kommt noch Flordelis an. Der hat nämlich diese ganzen Zellen gesammelt. Das hat er nämlich auch schon, das haben wir auch schon thematisiert, haben wir auch schon angesprochen. Ne? Der hat nämlich die fürchterliche Fetch-Quest gemacht, dass er die ganzen, ne, das obligatorische Sammeln 5 Wolfsschwänze, in dem Fall sind es 99 Zygarde-Zellen, Eine Zelle fehlt natürlich, die haben wir ja im Repertoire. Er thematisiert das offen und ja, Zygarde nimmt seine 100% Form an. Und es gibt eine ganz schöne, auch wieder sehr, sehr schön gerenderte kleine Cutscene, hochwertiger gerenderte kleine Cutscene, in der wir dann diese Transformation sehen und auch wie dieses kleine Zygarde-Zellchen von uns dann auf das vor uns stehende Zygarde springt. Dann geht es los, ne? Die Szenen gehen weiter, Zygarde fliegt wie Optimus Prime, wie Son Goku fliegt Zygarde auf den Turm zu, auf das Monstrum des Turms zu und bekämpft es. Und am Fuße sind wir es dann, die dann zwei Blumenauswüchse aus dem Turm oder aus dem Fuß des Turmes bekämpfen müssen. Und ich muss dir sagen, das war unendlich zäh. Das war wirklich einer der zähsten. Also es hat auch noch nie mal Spaß gemacht. Da war keine clevere, witzige Mechanik drin, wie bei den Mega Man Nie Pokémon, wo man dann so, ach Mensch, jetzt hat er die Phase, jetzt hat er die Phase. Das war irgendwie einfach nur, ja gut, die stehen da, man muss die halt klöppeln, man muss da ein bisschen aufpassen. Es ist irgendwie eher nervig. Also es war sehr, sehr anstrengend, ja. Also ich fand, die hatten schon so ein, zwei verschiedene Phasen, aber die waren dadurch, dass die halt so gebunden sind, sag ich mal, die können sich ja nicht bewegen, macht es nicht so viel. Was ganz gut war, die hatten eine Position, da lagen so Trümmer, da konnte man sich ganz gut hinter verstecken. Ich habe das Ding fast alleine nur mit meinem Tohaido tatsächlich ganz gut carryen können. Ich habe mich dahinter versteckt, habe Tohaido immer vorgeschickt, jetzt mach mal. Und dann hier diese Attacke, ich habe vergessen, wie sie heißt, aber dass er dann, wenn er relativ down ist, habe ich ihn dann zurückgeholt mit dieser Attacke, habe ihn dann aufgeladen und habe ihn dann wieder hingeschickt, so ungefähr, und dann immer erst die rote gemacht. Das ist halt ziemlich nervig. Dann rastet der Turm nochmal komplett aus, ich glaube so nach dieser ersten Phase schon, und schießt irgendwas in die Luft. Energie. Ich weiß nicht, ja, ich weiß nicht, mit welcher Attacke man das gleichsetzen könnte. Und dann kommt halt Zygarde und schützt uns mit so einem Schutzfeld, sag ich mal. Das passiert im Laufe des ganzen Kampfes noch ein oder zweimal, wo man dann wirklich aufpassen muss als Charakter und dahin laufen muss und sich dann unter Zygarde stellen muss, damit man eben nicht von dieser Attacke getroffen wird. Nach jeder Phase dieser Blumen, also wenn man beide down bekommen hat, dann ist man sozusagen Zygarde, beziehungsweise ist auf dem Sichtfeld auf der Höhe von Mega-Zygarde und kann halt eine Attacke ausführen, auf den Turm gerichtet. Das fand ich sehr, sehr cool. Ja, irgendwann ist es dann soweit, und man hat nach einem sehr langen zähen Kampf den Turm quasi besiegt. Zumindest glaubt man das für den ersten Moment. Ja. Also Angelfluet wurde dann besänftigt. Wir stehen auf dem Dach immer noch, wo wir die ganze Zeit auch schon waren und gekämpft haben. Und alle Leute tauchen nochmal auf in ihrer Holo-Form. Und auch Alton meldet sich nochmal zurück und bedankt sich. Genau, und dann ist es aber so, dass nochmal so ein, ich sag mal, so ein Rums da irgendwie passiert. Und diese Kappe oder diese Spitze, die bewegt sich, dieses Metallgerüst bricht auf und diese Pflanze oder die Knospe geht halt auf und es sieht halt aus wie die, da musst du mir nochmal helfen, die Attacke von Fluet Lux. Lux Calamitatis, also es sieht halt ein bisschen anders aus als Lux Calamitatis, aber innerhalb der Narrative wird dieser Vergleich aufgemacht. Genau, so wurde es im Spiel halt auch gesagt und es wurde halt gesagt, wenn es in dieser Form diese Attacke loslässt, dann ist ganz Illumina City halt einfach Geschichte. Ja, und dann bewegt sich etwas in unserer Tasche, also in der Tasche vom Spieler, und ich dachte mir so gleich, was bewegt sich denn da jetzt noch, so eine Zygarde-Zelle oder so? Habe ich schon wieder fast komplett vergessen. Es ist dieser kleine Kieselstein, den wir mal vom 10% Zygarde im Laufe des Spiels irgendwann bekommen haben. In die Hand gekotzt bekommen haben. Es war ein süßes Geschenk. Er hat da bestimmt schon 10-mal hoch und runter gewirkt. Aber ja, dann kam natürlich das Ding, ne, das ist, ich fand das auch sehr, sehr liebevoll gemacht. Im Menü haben wir dann die Option, den diesen Kieselstein, da steht irgendwas von wegen Sauberwischen oder irgendwie sowas. Irgendwie drücken oder irgendwie sowas war es, ja. Ja, irgendwie so, auf jeden Fall nochmal so eine eigene Formulierung im Menü, also auch sehr, sehr viel Liebe zum Detail. Und dann nutzen wir das. Und dann passiert natürlich das, was wir denken, was passiert. Ne? Es ist ein Zygarde-Nid, wie ist der offizielle Fachterm? Auf jeden Fall ein Megastein für Zygarde. Und Zygarde, das 100% Zygarde, setzt die Mega-Entwicklung frei und verwandelt sich in eine fleischgewordene Kanone. Und ich finde das aus vielerlei Perspektive designtechnisch interessant. Also mich hat diese Form ja leider nicht überrascht. Alle möglichen Mega-Entwicklungen habe ich ja schon als Leak vorher gesehen. Das ist wahnsinnig schade, weil und hier an der Stelle wirklich nochmal der Exkurs zu diesen Leaks, denn wenn man nicht weiß, dass Zygarde eine Mega-Entwicklung hat, dann kickt dieser Moment nochmal viel, viel mehr. Bei dir hat es schon funktioniert, ne? Ja, hat schon sehr funktioniert. Also dadurch, dass ich bin ja im Pokémon-Game jetzt nicht ganz neu und ich bin auch nicht doof, deswegen war das mit diesem kleinen Kieselstein schon so, ich glaube, ich weiß schon, was da kommt, aber ich hatte diese Form ja noch nicht gesehen und ich dachte mir so, oh, okay, oh, krass, ballert gleich los hier. Ja, nee, und deswegen ganz, ganz wichtiger Disclaimer, selbst Leaks, die vermeintlich nicht Story-Elemente leaken oder spoilern, können Story-Elemente spoilern. Dadurch, dass man diese Form von Zygarde schon gesehen hat, wird narrativ etwas vorweggenommen, was wirklich schade ist. Ne? Ich hätte gerne meine Reaktion gesehen auf dieses Zygarde, wenn ich genau diese Form halt nicht im Vorfeld gesehen habe. Aber auch aus der Designperspektive finde ich das interessant, denn hier wird etwas aufgemacht, wo wir gerade beim Thema Leaks sind. Es gibt ja auch den Terra-Leak, über den ich auch schon, liebe Grüße an Liam, über den ich auch schon gesprochen hatte im Podcast. Also vergangene Konzepte von Pokémon-Spielen wurden da unter anderem auch geleakt, letztes Jahr im Oktober. Und unter anderem wurde geleakt, dass Zygarde ursprünglich 2 verschiedene Formen haben sollte. Also dieses Konzept von dem 10% Zygarde und dem 100% Zygarde und dem 50% Zygarde sollte so in dieser Form nicht stattfinden. Zygarde sollte 2 verschiedene Formen haben, je nach dem, also von der Story her, wie das jeweilige legendäre Cover-Pokémon von ihm gecovert wird. Die 10% Form sollte ursprünglich ein Wolf sein gegen Xerneas und die andere Form sollte jeweils eine irgendwie mit Kanonen ausgestattete Form sein, mit einer Kanone, eine humanoide mit einer Kanone ausgestattete Form sein gegen Yveltal, ne, um Yveltal zu kontern. Und deswegen finde ich dieses Design hier sehr interessant, weil das ist quasi ein Recyceln von diesem verworfenen Konzept, von dieser anderen verworfenen Form von Zygarde. Auch interessant ist, dass vorne auf der Öffnung wir so ein Symbol haben, so ein X, was dann quasi unten nochmal einen Strich hat. Und das ist quasi ein Symbol, was sowohl X als auch Y als auch dann Z, was dann ja auch letzten Endes gezeigt wird und eingeblendet wird, diese Z-Form abbilden kann. Also wirklich die Vollendung von X, Y und Z hier quasi in der Mündung der Kanone. Genau, die XYZ-Waffe. Wir sind doch bei Yu-Gi-Oh!, ne? Doch die Kyber Corporation, ne? XYZ-Kanone, Drachenkanone, irgendwie, da gab's doch was. Ja, also nachdem wir dann Zygarde gemegert haben und es diese fette Kanone abschießt, beziehungsweise wir können nochmal den Befehl geben, wir haben unten rechts ja immer diesen Bereich, wo man die Attacken auswählen kann, da ist in dem Fall jetzt nur die obere quasi frei und die verändert sich dann. Ich weiß leider nicht, was da jetzt genau stand. Ich war zu überwältigt, deswegen konnte ich mir das nicht angucken. Jedenfalls verändert sich das dann und dann können wir sie drücken und dann schießt eben das Mega-Zygarde seine Kanone ab und die beiden Strahlen treffen aufeinander und es entsteht ein riesengroßes Feuerwerk. Die große Explosion von beiden Energien, der Prismaturm liegt in Trümmern. Unser Kompagnon, unser Sidekick, kraxelt aus den Trümmern hervor mit dem kleinen Eternal Flower Fluette im Arm. Und die Lage scheint gesichert, die Lage scheint gebändigt. Wir haben dann nochmal so ein bisschen Szenen zum Ausklang. Es ist wirklich ein sehr, sehr spektakuläres Finale. Die Szene, wo dann der Sidekick das kleine Florett in den, im Arm hält, da dachte ich mir, Jesus Christ, das kleine Florett ist jetzt tot, ne? Ist jetzt tot. Das habe ich mir zum Glück nicht gedacht. Das geht Fleur auch gut. Das ist auch nochmal eine sehr schön gerenderte Sequenz, die wir hier haben. Es gibt nochmal auch, glaube ich, genau, es gibt nochmal einen Fistbump. Den gab es jetzt in dieser ganzen Reihe hier auch öfters, haben wir jetzt nur nicht erwähnt. Genau, und dann sehen wir noch einen Blick zu AZ, der da auf dem Hotel, auf der Dachterrasse steht und dem ganzen, ja, zugeschaut hat, sowas sagt wie, die Zukunft entspringt immer aus der Gegenwart, und er dankt uns, also dem Team MZ, aus tiefstem Herzen, und er sieht zufrieden und glücklich aus, würde ich sagen. Ja, er blickt auf die Energieentladung an dem Prismaturm, und dann bekommen wir den Schriftzug Pokémon Legenden ZA und dann sehen wir die Credits. Damit haben wir quasi die Main-Main-Story durchgespielt. Wir sehen verschiedene Credits von verschiedenen Szenerien, Charakteren und so weiter, wie sie dann in ihrem, mit der Gesamtsituation umgehen, aber dann halt noch weiter danach mit den Trümmern und so weiter, das dann aufbauen. Auch Szenen aus dem Geflecht dieses Endspektakels selbst, wo dann die Mitglieder vom Kurosio-Clan übereinander gestapelt stehen und wir ein Close-Up auf den ganz unten, ja, den etwas kräftigeren, der dann so, ne, also finde ich schon sehr, sehr, sehr, sehr spannend, finde ich schon sehr, sehr, sehr, sehr schön, nochmal zum Ausklang diese ganzen Szenen zu sehen. Und dann kommt ja der Emotional Overload, ne? Es wird erstmal, also wir kriegen noch das Pokémon Legenden ZA-Logo genau eingeblendet und dann wird uns das Bild der Lobby eingeblendet, die vollkommen leer ist und das auch für eine doch schon längere Zeit. Ja. Ne? Und das ist so stark. Das ist also super viele Sachen in diesem Spiel sind von der Regie her, von der bloßen Regie her, sehr, sehr filmhaft dargestellt. Wir haben wirklich einige Sachen, die inszeniert werden, als ob es ein Film wäre. Und als ob da wirklich ein Regisseur, okay, wir halten da jetzt drauf und halten und halten und halten und halten drauf. Wirklich, das ist sehr, sehr, sehr, sehr gut durchdacht. Ja, und da kann man auch noch mal sehen, dass ich habe jetzt nicht auf jedes Bild geachtet, was in diesem Hotel hängt. Das sind ja einige doch. Aber beim Empfang, da hängt eben ein Bild auch von Floet und ein großes Bild oder Gemälde von dem Prismaturm. Genau, und wenn diese Szene dann vorbei ist, sind wir irgendwo, wo Natur ist? Wo genau können wir jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen? Und wir stehen, also die gesamte MZ-Truppe steht vor einem, ja, man könnte auch sagen, es ist ein Denkmal. Beides, ne? Ein Denkmal und sicherlich auch ein Grabstein irgendwo. Denn es ist leider so, dass AZ verstorben ist. Ja, und das erwischt einen dann doch kalt. Also obwohl das Spiel das im Vorfeld thematisiert, dass das Hotel Z heißt, weil es das letzte Refugium von AZ sein soll, auch im Vorfeld thematisiert wird, okay, AZ geht es nicht gut, erwischt einen das doch trotzdem hart, dass es dann doch so schnell geht und dass wir dann nicht nochmal irgendwie abschließend ein paar Worte mit AZ wechseln können als Spielende. Die Charaktere sicherlich, ne, aber es ist hart. Und auch wirklich, in welcher Vehemenz die Gravitas dieses Charakters in seinem Ableben dargestellt wird. Bedeutsam ist das richtige Wort. Ja, ich war auch sehr, sehr traurig. Unser Sidekick bittet AZ noch, über die Stadt zu wachen. Und während wir da noch stehen und auch trauern, kommt weiter hinten noch Flordelis dazu. Sagt halt auch noch mal so einen kleinen Satz zu AZ, dass er jetzt nach 3000 Jahren eben von anderen Abschied nehmen muss. Nee, andersrum. Andersrum, dass nach 3000 Jahren er eben nicht mehr von anderen Abschied nehmen muss, sondern andere von ihm Abschied nehmen müssen. Genau, so rum. Und diese kleine Szene, wo Flordelis da erscheint, ist auch ganz, ganz kurz. Aber diese kleine Szene mit Flordelis ist sehr, sehr relevant, denn das ist das erste Mal, dass wir ihn lächeln sehen. Es ist ein kleiner Moment, wo er dann Lächeln zu sehen ist. Als ob er auch jetzt durch all das, was passiert ist, seinen Frieden mit AZ gefunden hat. Das habe ich gar nicht so gesehen. Ich war wahrscheinlich immer noch zu traurig. Und genau danach schwenkt diese ganze Szenerie wieder zu uns rüber, vor diesem Denkmal. Die anderen sind schon dabei zu gehen und wir stehen noch da vor dem Denkmal und bekommen nochmal die Option, da ein Wörtchen quasi an AZ zu richten. Und wofür hast du dich entschieden? Also wir haben die Auswahl zwischen Danke für alles AZ, Ruhe in Frieden und bei uns ist alles in guten Händen. Und ich hatte mich für Danke für alles AZ entschieden, einfach aufgrund der Gravitas dieses Charakters. Also dieser Charakter hat unfassbar viel miterlebt. AZ hat ja auch in Omega Rubin Alpha Saphir den großen Baum gepflanzt, tatsächlich. Der große Baum, der in Xeneroville steht, in Omega Rubin Alpha Saphir in der Mitte. Das ist von AZ gepflanzt, weil er auch in dieser Region mal unterwegs war. Ja, ich habe genau das Gleiche genommen, weil ich dachte so, ja, das ist so ein, nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes ein großer Mensch, sondern eben auch der vieles und Großes getan hat. Und da dachte ich mir, das passt irgendwie am besten. Ich weiß ja noch, deine Reaktion zunächst war Frusteis. Vor allen Dingen, weil die Szene dann darin endet, dass man so ein bisschen weiter noch an dieses Denkmal ranzoomt oder es wird rangezoomt und dann steht unten einfach nur so Ende. Und ich dachte mir so, ja, ich bin am Ende. Es ist wirklich emotional. Also mir sind auch die Tränen ein kleines bisschen gekommen. Das ist damit das zweite Pokémon-Spiel, bei dem mir am Ende die Tränen kommen. Das erste Mal war tatsächlich in Sonne und Mond. Das hatte ich ja vor kurzem in einem Podcast erzählt. Am Ende von Sonne und Mond, da kamen mir auch die Tränen, weil ich das auch sehr, sehr emotional und rührend fand. Generell die Story von Sonne und Mond ist absolut großartig. Leute, spielt Sonne und Mond. Hier jetzt das zweite Mal war wirklich, ist einfach auch wirklich stark. Und ich habe ein paar kleine Kritikpunkte, aber dazu komme ich gleich noch, wenn wir am Ende sind, bei dem Punkt, an dem wir jetzt gespeichert haben. Denn es ist immer noch nicht vorbei. Nachdem wir das Spiel durchgespielt haben, fängt es dann nämlich wieder damit an, dass wir in unserem Hotelzimmer aufwachen. In unserem Zimmer liegt ein Pokéball. Und dabei handelt es sich um ein Pokéball von einem Lucario. Und zwar nicht irgendein Lucario. Es ist ein Lucario, was AZ uns gegeben hat. Ein Lucario, was wiederum aber ihm mal geschenkt wurde, um auf ihn aufzupassen. Und diese kleine Information kommt aus einem Brief, diesem Pokéball liegt ein Brief auch bei von AZ an uns, der dieses Lucario an uns geben möchte. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Das Lucario, wie gesagt, das wurde, so schreibt er es in dem Brief, von jemandem, wer das genau ist, das erfahren wir auch noch, von jemandem an ihn gegeben, um ihn zu beschützen. Und innerhalb des Briefes skizziert er verschiedenste Dinge. Natürlich spricht er vom Krieg damals, aber er spricht auch davon, dass er die finstere Nacht in Galar mitbekommen hat. Und er erwähnt noch viele weitere Dinge, die wirklich einfach insane sind. Die sind einfach, also es ist wirklich, dieser Brief ist auch ein kleines Lore-Fest. Genau, er erwähnt auch noch, darüber hatte ich mich sehr gefreut. Eine große Frage in der Pokémon-Community ist ja, what the fuck, wo hat eigentlich AZ dieses Floet her? Das wird auch in dem Brief skizziert. Das hat er von seiner Mutter. Und das confirmed auch eine, ich will nicht sagen Fantheorie, ich glaube, das ist eine Information, die stammt aus einem Interview, einem japanischen Interview. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher, aber ich meine, es war ein Interview mit Masuda oder mit irgendjemand anderem, der an X und Y beteiligt war. Da wird skizziert, dass, also wird in einem Nebensatz gesagt, dass AZ sein Fluett von seiner Mutter bekommen hat als Geschenk und die Mutter verstorben ist. Und deswegen, weil es irgendwie das letzte Geschenk von AZ, von der Mutter an AZ war, bedeutet dieses Fluett ihm ganz besonders viel. Es repräsentiert im Endeffekt die Liebe seiner Mutter. Kurzes Durchatmen, kurze Pause. Das ist bis hierhin sehr, sehr viel und sehr emotionaler Abschluss, sehr viel Storytechnisches. Und ich dachte mir so, meine Güte, jetzt haben wir in diesem Spiel Connys Lucario. Ja, das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Also es wird nicht offensiv gesagt, wessen Lucario das ist, wer dieses Lucario an AZ geschenkt hat. Aber man kann ja in den Bericht des Pokémon sehen, und das habe ich auch als erstes gemacht, ne, kaum das Lucario bekommen, mal geguckt, ob Game Freak da diesen Verweis reingepackt hat. Und dieses Lucario hat die Trainer OT Conny. Krass, oder? Krass. Ich habe jetzt Connys Lucario. Ja. Jetzt gucke ich mir den Anime nochmal an und sage, ha, ha, das wird bald mir gehören, ha. Ja, nicht nur den Anime, also wie gesagt, ist ja das Spieluniversum, deswegen, aber es ist schon krass, es ist schon wirklich, auch das bringt so viele Folgefragen mit sich, was könnte Conny dazu bringen, ihr geliebtes Lucario wegzugeben? Genau, und wenn wir uns dieses Lucario dann abgeholt haben und weiter spielen sozusagen, kommen wir natürlich wieder in die Lobby, wo die anderen drei schon auf uns warten, beziehungsweise Duro und Kaylin sitzen da und dann wird so ein bisschen geplänkelt, dass wir wohl sehr, sehr lange in den Tag hinein geschlafen haben, weil es ist wohl schon Mittag. Es findet eine Feier statt in der Mitte der Stadt, hier beim ehemaligen quasi Prismaturm. Es wird nochmal gesagt, dass Illumina City ja vor 5 Jahren auch schon so viel durchgemacht hat. Und es wird nochmal erwähnt, was ja total auch in den Hintergrund gerückt ist, dass die Rang A erreichen, sich halt was wünschen dürfen im Rahmen des Erfüllbaren. Und dann kommt unser Kompagnon nochmal, in meinem Fall jetzt Alton, und ruft uns quasi herbei zur Rezeption. Denn er hat nämlich noch einen Brief gefunden. Und zwar sowas wie das Testament von AZ. Genau, und da liest er dann halt vor, es ist jetzt direkt an die Freunde oder an das Team MZ gerichtet. Wenn ihr diesen Brief lest, hat sich mein Lebenskreis geschlossen. Das Hotel Z sei eurer Obhut anvertraut und ihr möget damit tun, was euch beliebt. Das ist interessant. Ich bin sehr gespannt, ob in weiteren Spielverlauf da irgendwie noch was kommt. Es ist jetzt halt die Frage, wir sind halt auch 4 Leute. Wie genau teilt man sich das jetzt auf und ist es überhaupt möglich, dass wir, weil wir sind ja theoretisch noch Kinder, dieses Hotel da irgendwie leiten können. Auch Fluette wird uns anvertraut. Wir sollen uns gut um es kümmern. Auch da bin ich gespannt. Kriegen wir vielleicht noch Fluette als Pokémon? Also Davon gehe ich sehr stark aus. Also es war ja auch damals zu X und Y und zur Generation 7 Sonne, Mond, Ultrasonne, Ultramond war es ja geplant, das AZ-Fluette, das Eternal Flower Fluette erhaltbar zu machen. Also damals, das hatte ich ja schon in einem vergangenen Tagebucheintrag erzählt, dass das in den Daten des Spiels als vollständiges Pokémon schon verfügbar war und Lux Calamitat, das als Attacke auch schon verfügbar war und so weiter und so fort. Gibt es immer wieder das Rumoren, okay, wann bekommen wir endlich das AZ-Fluette und wie ist das überhaupt möglich? Ist das eine Random-Event-Verteilung zum Runterladen oder ne, dieses Pokémon hat ja schon eine unfassbar große geschichtliche Bewandtnis für Pokémon an sich, für die Pokémon-Welt. Und jetzt wird so ein bisschen der Pfad dafür geebnet, also storytechnisch, inhaltlich. Natürlich können wir dieses Fluette erst bekommen, diesen Freund von AZ erst bekommen, also wenn AZ nicht mehr unter uns weilt. Ja, und das ist schon irgendwie richtig traurig. Da hätte ich auch drauf verzichtet. Ja. Genauso wie wir auf Ogapon verzichtet hätten und gesagt hätten, Mensch, jo, du hast es mehr verdient als wir. Kleiner Throwback. Ja, stimmt. Die Sache mit Jo. Naja, jedenfalls dankt er uns aus tiefstem Herzen und das ist dann nochmal quasi mit seinem Namen unterzeichnet und das war nochmal so eine emotionale Geschichte und ich dachte mir so, kleines Tränchen verdrücken und jetzt fühlt es sich so einsam hier ein bisschen an in dem Hotel, auch wenn wir ja zu viert noch hier sind, wenn er irgendwie nicht mehr da ist, aber wenigstens ist sein Fluette noch da und ja, wird hoffentlich so auch sein Vermächtnis dann irgendwie noch weitertragen, ne? Draußen auf dem Vorplatz zum Hotel treffen wir dann auch nochmal Gromomo und die Violet. Die erzählen dann auch nochmal ein bisschen was hinsichtlich, oh Gott, was erzählen die eigentlich nochmal? Das habe ich komplett verdrängt. Ja, ich auch so ein bisschen. Also im Prinzip geht es nur darum, dass beide den gleichen Wunsch haben und dass Violet sich so denkt, so ein Mensch wie du, also weil er ja, ne, so wie du immer schön sagst, ein Gromomo ist und so überhaupt nicht in ihrer Liga spielt sozusagen. Wir haben den gleichen Wunsch, aber gut, dem ist dann eben so. Und im Prinzip geht es darum, so habe ich das verstanden, dass sie sich halt wünscht, für alle hoffentlich, ne, oder lasst uns weiter Pokémon-Kämpfe austragen. Und ich möchte, dass hier ein riesengroßes Turnier stattfindet, das Violet, was weiß ich, was sie da gesagt hat, wo ich mir so denke, oh, geh mir nicht auf den Keks, geh weg. Ich möchte jetzt gerne zum Illumina City Tower da. Genau, da warten ja Vincent und auch die gute Jette auf uns und also, dass wir ihnen unseren Wunsch äußern können. Und ja, nachdem wir das Gelaber dann hinter uns gebracht haben, können wir dann auch uns endlich auf die kurze Reise in den Mittelpunkt von Illumina machen. Ja, und der Turm, der ist komplett verwüstet, komplett zerstört. Der sieht echt nicht gut aus und ist ja auch jetzt eine eigene Naturzone, ein eigener Natursektor. Finde ich auch interessant, aber all das, was da jetzt folgt, wir stehen Jette, wir stehen Vincent gegenüber. All das, was da jetzt folgt, fokussiert sich dann sehr stark darauf, dass wir ja das Turnier gewonnen haben, das ZA Royal und uns dieser Wunsch offen steht. Und wir haben die Option, uns zu wünschen, Pokémon-Kämpfe für alle oder die Koexistenz von Pokémon und Menschen oder mehr Pokémon in der Stadt. Und ich habe zuerst auf die Koexistenz von Pokémon und Menschen geklickt. Und da wurde dann, weil ich keinen Bock mehr hatte, es wird ja schon eifrig gekämpft hier, ne? Warum soll man sich dann noch mehr Kämpfe wünschen? Die Koexistenz von Pokémon, das ist ja klar. So. Aber das war dann nicht möglich, weil dann irgendwie, aber es ist doch schon eine friedliche Koexistenz. So, nee. Hast du dir mal das Spiel angeschaut, was wir hier gerade... Ungefähr, was hast du eigentlich die ganze Zeit gemacht, während wir hier fast gestorben sind? Ich habe das nämlich auch angeklickt, weil das war für mich so, ja, das wünsche ich mir für die Pokémon-Welt. Und dann so, nee, so geht das nicht. Das ist ja schon, ne? Wünsch dir mal was anderes. Und dann so, dann kommt man wieder auf diese drei gleichen Antwortmöglichkeiten zurück. Und ich dann so, ja gut, dann halt mehr Pokémon in der Stadt, I guess, so. Ja, nee, das ja auch schon. Wir haben ja so unsere Wildsektoren. Ich so, ja, genau, das ist doch nicht euer Ernst. Da wird dann gesagt, nee, wir haben schon genug Wildsektoren und noch mehr Wildsektoren sind dann zu viel für die Stadt. Aha, nachdem wir schon Menschen aus den Häusern vertrieben haben und so weiter, jetzt ist da die Schlussgrenze erreicht oder wie? Ja, so ungefähr, ne? Und diese erste Option, Pokémon-Kämpfe für alle, ist ja das, was dann noch übrig bleibt, wo man dann ja draufklicken muss. Und das ist ja quasi genau das, was auch diese Violet gesagt hat. Ich dachte mir so, nee, ich wünsche mir doch jetzt nicht, was die Olle sich da wünscht, so ungefähr, ne? Und dann so, ah ja, das ist eine richtig tolle Idee. Und ich denke mir so, ja, aber jetzt wurde ich ja dazu gezwungen. Hä? Ich denke, ich kann mir was wünschen, ne? Ja. Und dann wird man quasi dazu gezwungen, diese Antwort zu klicken. Ja, und das Einzige, was wir davon haben, ist quasi ein unendliches ZA-Royal-Turnier. Ja, wow. So, also, keine Ahnung. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass wir eine Entscheidung treffen können, die hat auch sich individuell auf unseren Spielablauf auswirkt. Also ja, dass das ZA Royal weitergeht, ist klar, aber das hätte man doch auch storytechnisch anders machen können, außer an diesen Wunsch zu koppeln. So. Und ach übrigens, so dann, ne, danke für deinen Wunsch, das erfüllen wir dir. Und ach übrigens, aber nee, wir sind forciert, uns was zu wünschen und das ist dann irgendwie so ein bisschen so, Ja, und jetzt haben wir nicht das ZA Royal Turnier, sondern das ZA Infini Royal, ja, was auch immer. Und jetzt ist unser Rang nicht mehr A, sondern unser Rang ist unendlich. Hurra! Mensch, Pokémon-Kämpfe für alle. Ja, ich find's schade. Und das ist halt der Punkt, wo wir abgespeichert haben. Generell, das Finale von Pokémon Legenden ZA unterschlägt aber unfassbar viel von dem, was ich mir gewünscht hätte, was aufgelöst wird. Und die Story, also die Hauptmissionen sind ja noch nicht vorbei. Wie gesagt, ich gehe mal sehr stark davon aus, dass es ähnlich wie bei Legenden Arceus ist. Bei Legenden Arceus war ja auch so, Palkia/Dialga, die sind gebändigt. Gut, jetzt ist alles vorbei. Aber warum ist das denn alles passiert? Und wer ist denn der wirkliche Böse dahinter? Wer ist der wirkliche Übeltäter? Ach Mensch, das ist ja Volo mit Giratina im Bunde. Ne? Und da gehe ich mal auch sehr stark davon aus, dass da im Postgame die Story weitergeht und vollendet wird und wir dann wirklich nochmal den des Pudels Kern, des Quaffwaffs Kern erfassen. Aber Stand jetzt finde ich es schade, dass da diese entscheidenden Fragen offen geblieben sind. Wäre Pokémon Legenden Arceus nicht so, wie es ist, dass Legenden Arceus schon etabliert hat, dass die offenen Fragen scheinbar noch im Postgame geklärt werden und dass die wirkliche Story noch nicht vorbei ist, dann würde ich es jetzt diesem Spiel echt gröber ankreiden. Aber dadurch, dass ich das Gefühl habe, dass sich das Spiel an Legenden Arceus orientiert, hoffe ich zumindest, dass da noch diese Aufklärung existiert, weil wir standen ja Jette gegenüber. Aber was die Quasar Corporation damit jetzt zu tun hat, das ist ja scheinbar egal. Was ist jetzt eigentlich mit der vermissten Person, die Person, die unsere Sidekick sucht, zu tun hat, das ist jetzt erstmal auch egal. Ne, was ist mit den Beschwerden in der Bevölkerung, dass die Natursektoren gar nicht so geil sind, zu tun hat, das ist auch vollkommen egal. Also super viele lose Stränge, die noch existieren. Und nur dieses Versprechen von Legenden Arceus und das Weiterdenken als ZA könnte ja auch so sein, carried so ein bisschen diesen Kritikpunkt von mir. Ja, ich möchte auch unbedingt wissen, welche Person da noch gesucht wird. Ich würde auch gerne noch bei Ravan irgendwie mehr Hintergrundstory haben wollen. Da ist ja auch noch die Verbindung zu Flor Delis irgendwie. Dann ist halt die Frage, was ist mit dem jetzt eigentlich? Ist er jetzt zufrieden abgedampft und lebt in seinem Kellerloch oder wie? Bunker. In seinem Bunker. Wir hatten dann noch in der Szene mit den Credits gesehen, dass Magnolia im Labor steht, also in dem ehemaligen Labor von Flor Delis. Was ist mit ihr jetzt? Was macht sie da? Kriegen wir von ihr noch irgendwelche Aufgaben oder redet sie nochmal mit uns über ihre Vergangenheit oder was auch immer oder was sie halt jetzt macht? Hat sich ihre Position geändert oder ist sie dann immer noch da im Labor als Vertretung oder was das war tätig? Also da ist auf jeden Fall noch ein bisschen was offen, so wie du schon sagtest, was ich hoffe, was noch ein bisschen erklärt wird oder ne, was wir uns noch erspielen können sozusagen. Ja, so typischer Postgame-Content respektive das Weiterführen im Postgame von der Story, wie es in Legenden Arceus auch etabliert wurde. Ne, den wirklichen Bösewicht, den haben wir in Legenden Arceus auch erst viel, viel später noch bekommen. Aber, oder die Frage, was es mit Professor Platon auf sich hat, warum Professor Platon abgedampft ist. Fragen über Fragen, die noch offen bleiben, aber trotzdem. Ich weiß gar nicht, ob, also wir werden sicherlich noch eine abschließende Tagebuch-Episode machen. Ich weiß nicht, was wir da dann noch berichten werden, ob wir dann zwei verschiedene, getrennte Wege gehen quasi innerhalb des Spiels oder ob wir dann die in Anführungsstrichen Hauptstory noch weiterverfolgen, weil ich habe gesehen, dass die nächste Hauptmission ist, nimm an dem Infinite Royale Turnier teil, was ich theoretisch nach Grinden anhören könnte. Aber ja, anyways, mal gucken, was uns noch erwartet. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Die nächste Tagebuch-Episode könnte tatsächlich die letzte werden. Wir harren der Dinge, die da noch in Illumina auf uns warten. Und dann hoffentlich nicht mehr so verstört. Bis zum nächsten Mal. Jetzt nimm noch einen Löffel von der vom Frusteisbecher. Frusteis. Frusteis. Lecker, schmackospausig.